across this bad luck land. A story keeps bothering me. What's the matter with me? I'm gonna tell you, partner, so it's plain to see. I'm so tired. Lord, it's more than one woman can bear. Washing dishes, changing diapers, sweeping the floor. Why you putting on your clothes, walking out? Den Sunday Service Empfang in Hamburg beim freien Sender Kombinat auf 93,0 MHz und auch zu hören als Austauschsendung bei den Kolleginnen und Kollegen von Radio Korax in Halle, Radio T in Chemnitz und Radio Störfunk in Schwäbisch Hall. Hier geht es weiter mit den Konzerttipps für die kommende Woche. Was läuft in Hamburger Clubs? Ich habe ein ziemlich volles Programm und es ging gerade eben schon los mit CW Stone King. Hören wir live, können wir live sehen am Dienstag, den 19.05. im Molotow. Eben gerade gab es den Song Househound Blues zu hören. Ebenfalls Dienstag zu Gast ist Tobias Jesso Jr., den gab es eben schon bereits in erster Stunde zu hören, im Stage Club. Und dann Rocco Schamoni mit seinem Orchester Mirage, der tritt auf im Thalia Theater und zu Gast unter anderem als Stargast Axel Prahl, kennt man aus Funk und Fernsehen, auch schon zu hören gewesen, Rocco Schamoni in der ersten Stunde. Und dann geht es weiter mit Rich Hopkins and Luminarius, spielen live im Knust und gibt's hier zu hören mit ihrem Song Hang On. A child who doesn't get his way. The voice inside just keeps on saying, hang on. Didn't make much sense, but I sure get it now. Don't know how it works, so don't ask me how. Just keep Sometimes things ain't got no cure. It's times like that we gotta endure. Hang on. You didn't win the fight, but you can say you fought. Didn't go the way that you thought. Things will turn around, cause you've been taught to hang on. Hang on. Hang on. Das waren Rich Hopkins and Luminarius mit ihrem Song Hang On. Tom Stone heißt das aktuelle Album von den Alternative Rockern. Und sie spielen live am Dienstag im Knust. Dann kommen wir zu unserem Konzerttipp der Woche. Am Dienstag, den 19.05. tritt auf im Hafenklang Kevin Morby, ehemals Mitglied von den Woods oder auch von The Babies. Und von seinem aktuellen Album Still Live kommt hier sein großartiger Song The Ballad of Arlo Jones. He was wild. The Ballad of Arlo Jones hörten wir von Kevin Morby. Wenn ihr mich fragt, einer der zurzeit besten Singer-Songwriter. Er spielt live am Dienstag im Hafenklang. Er war erst im September letzten Jahres zu Gast in Hamburg und zwar in der Hasenschaukel. Damals spielte er dort auf der kleinen Bühne mit Justin Sullivan. Das ist der Schlagzeuger von The Babies, wo er auch mal früh Mitglied war. Und ja, damals gab es eine ziemlich tolle Intensität bei den Songs, die er live präsentierte. Zu hören gab es sowohl Musik von seinem damals aktuellen Album Harlem River als auch Kostproben aus dem damals eben noch nicht veröffentlichten Album Still Alive, von dem der Song gerade eben war. Die Gitarre hat Kevin Morby dabei in Brusthöhe platziert. Die Songs wurden relativ ruhig und in fast meditativem Fluss vorgetragen, ähnlich wie auf dem Album. Und bei einigen Mittelpassagen ließ er sich zu wirklich tollen Gitarrensoli hinreißen und sogar eine an Bob Dylan erinnernde Mundharmonika kam hier und da mal zum Einsatz. Justin Sullivan gab mit seinem Besen am Schlagzeug den sanften Rhythmus vor und ja, auch bei druckvolleren Momenten war er sehr präsent. Das passte perfekt. Die ja, wenigen Zuschauer, 50 bis 60, mehr passten ja gar nicht rein in die Hasenschaukel, waren begeistert und das Konzert hätte gern doppelt so lange gehen können, aber trotzdem hat er auch zwei Zugaben gegeben und danach fiel dann der Vorhang. Jetzt gibt es sozusagen die Zugabe mit, ich weiß nicht, aber wieder nur mit Justin Sullivan auftreten wird oder mit kompletter Band. Kevin Morby spielt am Dienstag, den 19.05. in Hafenklang. Das ist Konzerttipp der Woche vom Sunday Service. Hier kommt er nochmal mit Motors Runnin'. Time to go. Look at the file for me. Runnin'. Toller Song hier von Kevin Morby vom Album Still Live. Kevin Morby spielt live am Dienstag im Hafenklang. Das ist hier Konzerttipp der Woche vom Sunday Service. Alle hingehen. Toller Künstler, tolle Platten, tolle Konzerte. Was will man denn eigentlich mehr? Am Mittwoch geht's weiter, den 20.05. Nadine Shaw spielt in der Prinzenbar und ist hier zu hören mit ihrem Song Fool. Your fashion words that fools lap up and call yourself a poet. Tattooed pretense upon your skin, so everyone will know it. And I guessed your favorites one by one, and oh, to your surprise, from Damnic Cave to Kerouac, they stood less out. Nadine Shaw, auch sehr lastiger 80 hier auf ihrem Song Fool, der ist von ihrem gerade vor kurz erschienenen Album Fast Food entnommen. Und Nadine Shaw spielt live am Mittwoch, den 20.05. in der Prinzenbar. Schönsten Sound aus Neuseeland gibt es mit Surf City am Mittwoch im Grünen Jäger. Die Band hat auch gerade mit Jekyll Island eine neue Platte veröffentlicht. Davon hier der Song Spec City. Yeah. Surf City hörten wir, die Band aus Neuseeland mit ihrem Song Speck City. Und ja, die könnt ihr live erleben. Am Mittwoch spielen sie im Grünen Jäger, das ist der 20. Mai. Am nächsten Tag, dann am Donnerstag, den 21.05. sind The Soft Moon zu Gast im Übel und Gefährlich vom aktuellen Album Deeper, Anfang des Jahres erschienen. Hier so ein bisschen Neo-Post-Punk-Sound mit dem Track Far. würden Joy Division so klingen, wenn sie 2015 noch Musik machen würden? Keine Ahnung. Das waren The Soft Moon mit dem Song Far, die sich schon so ein bisschen an diese Musik aus England, aus den 80er orientieren, ganz klar. Und ihr könnt The Soft Moon live erleben am Donnerstag im Übel und Gefährlich. Am gleichen Tag spielen Title Fight im Knust. Die Band gab es bereits am Anfang in der Sendung zu hören in der ersten Stunde. Und am Freitag, den 22. sind dann Soap Kills zu Gast im Nordspeicher. Die Band aus Beirut auch auf Tour, um ihr neues Album, die Best of Compilation, vorzustellen. Auch die gab es bereits hier im Programm. Da geht's weiter mit den Arkells. Die spielen, oh, habe ich ganz vergessen, die Arkells spielen auch am Donnerstag, den 21.05. Bin ich doch verrutscht hier tatsächlich gerade. Und von ihnen hören wir den Song Michigan Left vom gleichnamigen Album. Michigan Left hörten wir, ein Song von den Arkells. Die Band spielt live in Hamburg und zwar im Molotow am Donnerstag, den 21. Mai. Und dann, wie gesagt, einen Tag später Soap Kills, da war ich ein bisschen verrutscht hier im Datum. Am Freitag, den 22.05. im Nordspeicher, die Band gab es bereits in der ersten Stunde zu hören. Dann gibt es auf Kampnagel eine kleine Soli-Party und zwar für die Ecovavela Lampedusa Nord. Das ist so ein Aktions-, Kunst- und Wohnraum für die Flüchtlinge der Hamburger Lampedusa-Gruppe. Das Ganze finanziert über, ja, so, wie sagt man heutzutage, Fundraising. Und ja, es gab auch eine Anklage gegen die Geschichte von der ADF, diese ich will jetzt nicht weiter ablästern, aber diese komische Partei, will ich mal sagen. Und wegen der Soli-Geschichte und wegen dem Fundraising spielen dort viele tolle Bands am Freitag auf Kampnagel. Dabei sind unter anderem Kante, die ja gerade eine tolle Platte rausgebracht haben, in der Zuckerfabrik, Theatermusik sozusagen. Und hier, ja, hören wir Kante mal mit einem Song von eben diesem Album. My love is as a fever, longing still for that which longer. Nurses the disease, feeding on that which does, preserve the ill, uncertain sickly. My Love is as a Fever hörten wir von Kante. Die Hamburger Band spielt live auf Kampnagel im Rahmen der Soli-Veranstaltung für die Eco-Favela Lampedusa Nord. Ebenfalls dabei sind Potato Fritz und der große Christoph Schreuf hier mit My Generation. People try to put us down just because we get around. Things they do look awful cold. Hope I die before I get old. Why don't you all fade away? Don't try to dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. Why don't you all fade away? Don't try to dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. Talking about my generation. I'm talking about my generation. I'm talking about my generation. My Generation. Ja, hier wird ein Song von The Who fusioniert mit so ein bisschen Simon & Garfunkel. Das macht Christoph Schreuf ganz, ganz großartig. Der Song von seinem Werk Bourgeois with Guitar. Und er spielt live im Rahmen des Festivals, des Soli-Festivals für die Ecovavila Lampedusa Nord am Freitag auf Kampnagel. Das ist der 22.05. zusammen mit Kante, Christoph Schreuf, Potato Fritz und das Golden Sizzler. DJ-Team, also auf jeden Fall hingehen auch, tolle Sache am Freitag auf Kampnagel. Am gleichen Tag im Golem spielt die Wilde Jagd, das ist eine Band, da kommt der eine aus Düsseldorf, der andere aus Berlin, die haben gerade eine Platte aufgenommen mit demselben Titel, die Wilde Jagd. Wir hören mal rein, hier ihr Song Morgenrot. Thank you. bleiben. Bis zum nächsten Morgen rot. Das ist die Wilde Jagd mit ihrem Song Morgenrot. Die Wilde Jagd, das ist Ralf Beck, Produzent aus Düsseldorf und Musiker. Und dann als zweiter Sebastian Lee Philipp dabei aus Berlin. Die beiden hier, die Wilde Jagd, spielen am Freitag, den 22.05. im Golem. Dann am Sonntag gibt es ein kleines Festival von dem Hamburger Label, wie heißt es noch gleich, About Songs. Das About Songs Festival findet statt wie immer im Knust und es treten auf das Einer Stray Orchestra, Musée Mécanique, Migrant the Dead South und auch She Keeps Bees hier zu hören mit ihrem Song Owl. Thank you. Schlagersagerin She Keeps Bees, die treten auf beim About Songs Festival am Sonntag im Knus. Ebenfalls dabei sind Two Bears North, die kommen aus Kanada. Dort verbergen sich Sophie Heppel und Melissa Walker, haben gerade mit Come Ocean eine Platte veröffentlicht, von der wir hier den Song hören, Bipolar Princess. Those two voices are causing a commotion. Those two voices are causing a commotion in my head. One is rhyme, but the other isn't reason. Committing crimes, another acts of treason. North Anders mit Bipolar Princess. Die spielen live am nächsten Sonntag beim About Songs Festival mit dem Einer Stray Orchestra, She Keeps Bees, Musée Mécanique, My Grand, The Dead South, Juden Klassen und eben auch The Bears North, die wir gerade eben gehört haben. Dann am Montag noch einen Tipp in der Prinzenbar. Dort treten auf Alcoholic Faith Mission, eine Band aus Dänemark, die gerade mit Orbiter eine Platte veröffentlicht haben, die mich ein bisschen verstört hat. Früher haben Alcoholic Faith Mission eigentlich schönsten, warmen Indie-Pop gemacht. Inzwischen machen sie eher, weiß ich nicht, ziemlich überproduzierten Synthie-Sound auf diesem neuesten Album. Trotzdem davon ein Song, The Best Day of My Life, Alcoholic Faith Mission. Thank you. Ja, Best Day of My Life. So ein bisschen gequält klang es ja doch eben gerade hier bei Alcoholic Faith Mission, die Band aus. Dänemark spielt nächsten Montag in der Prinzenbar. Noch einen letzten Tipp für nächsten Montag, und zwar A Projection, ein neues, frisches Quintett aus Stockholm. Hat gerade mit Exit eine Platte veröffentlicht und tritt auf nächsten Montag im Hafenklang. Hier kommen sie mit ihrem Song Camera.